Der hinzugerufene Officer Brown hatte Mühe, Jack Horowitz durch den Pulk Menschen abzuführen, der sich vor dem Gasthof gebildet hatte. Der Gärtner wirkte wie ein Häufchen Elend, als er sich noch einmal umschaute und in die traurigen Gesichter der beiden Mädchen blickte, die durch die Scheiben der Stube hinter ihm hersahen. Währenddessen wurde Mr. Sikorskis Wunde von einem Arzt versorgt. Ich danke Ihnen, Doktor. Und vor allem Ihnen, Ben. Wenn Sie nicht dazwischen gegangen wären, würde ich vermutlich hier nicht mehr vor Ihnen stehen. Das war selbstverständlich. Aber würden Sie uns bitte aufklären, worum es hier genau ging? Sie sprachen davon, dass Mr. Horowitz seine Frau umgebracht hätte. War das etwa Ihr Ernst? Setzen Sie sich, meine Damen. Sie haben das Recht, nun alles zu erfahren. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Ja, danke, Mrs. Kelly. Für mich und den jungen Mann ein Whisky bitte und für die jungen Damen ein Zitronenwasser. Gerne. Ich zittere immer noch vor Aufregung. Ja, mir geht es auch nicht anders. Ich befürchte, dass meine Geschichte dieses Gefühl noch verstärken wird. Wieso haben Sie Mr. Horowitz Josef genannt? Ich lernte Josef Horowitz, oder Jack, wie er jetzt wohl heißt, im April des Jahres 1872 kennen. Meine Schwester Natalia hatte sich unsterblich in ihn verliebt und sehr schnell vermehrten sie sich und er wurde somit zu meinem Schwager. Mr. Horowitz ist Ihr Schwager? Ja, und ich verfluche diesen Tag immer noch. Zunächst zeigte er sich ja noch als treusorgender Ehemann. Doch meine Schwester bekam auch immer wieder seine jähzornige Ader zu spüren. Wirklich? Unser Mr. Horowitz? So, bitte sehr, die Herrschaften. Danke sehr. Danke. Um es kurz zu machen. Eines Nachts eskalierte der Streit zwischen meiner Schwester und Josef und er brachte sie in seiner Wut um. Nein, das kann nicht sein. Niemals. Es ist unfassbar. Aber leider wahr. Ich glaube Ihnen ja. Es ist nur, Mr. Horowitz war immer ein sehr guter Freund meines Vaters. Und er nahm auch mich sehr freundschaftlich bei sich auf. Es ist nicht einfach, so etwas jetzt zu erfahren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Josef setzte sich nach Irland ab, wie ich später erfuhr. Doch mir hatte er eine Bürde hinterlassen, die schwerer wog als der Mord an meiner Schwester. Erzählen Sie. Natalia kam fortan von Zeit zu Zeit zurück. Als ruhelose Seele, ohne Verstand, nur von dem Drang nach Rache getrieben. Zusammen mit dem Pfarrer und einigen guten Freunden musste ich sie erlösen. Das ist ja schrecklich. Erinnerst du dich noch an meinen Traum, Victoria? Ja, jetzt macht der Traum Sinn. Mr. Sikorskis Schwester war das erste Opfer. Und nun hat er seine zweite Frau auch noch umgebracht. Ava. Mir blieb nur mein Leben lang nach Spuren zu suchen, wo sich der Mörder meiner Schwester niedergelassen hatte. Durch Zufall kam es gegen Ende des Krieges im Jahre 18 zu einem folgenschweren Ereignis. Ich war geschäftlich unterwegs, als mich eine Granate der Deutschen erwischte. Ich verlor dabei mein Auge und auch meine Hand und mein Bein wurden in Mitleidenschaft gezogen. In dem Krankenhaus, in dem ich behandelt wurde, lernte ich einen Soldaten kennen, der, wie sich herausstellte, Josef einmal kennengelernt hatte und sogar noch ungefähr wusste, wo das gewesen war. Nach meiner Genesung zögerte ich zunächst, den neu gewonnenen Spuren nachzugehen. Ich war ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Dann packte ich aber doch meine Sachen und machte mich auf nach Irland, um ihn zu finden. Mr. Horowitz wird seine Strafe bekommen. Da bin ich mir sicher. Ich werde noch einige Tage bleiben und natürlich eine gründliche Aussage machen. Doch zunächst muss ich mich um die arme Seele kümmern, die das schreckliche Schicksal meiner Natalia teilt. Können wir dabei irgendwie helfen? Das müssen Sie sogar. Alleine kann ich das nicht bewältigen. Gibt es an diesem Ort einen Geistlichen? Nein, wir müssen immer in den Nachbarort, wenn wir zur Kirche wollen. Und das ist weit. Es gibt aber die Ordensschwestern vom Waisenhaus. Gut, wir müssen sie überzeugen, uns zu helfen. Wir werden es versuchen. Um die arme Seele zu erlösen, müssen wir 7 Personen sein. Ich schätze mal, dass Sie, Ben, uns auch unterstützen werden? Selbstverständlich. Dann sind wir schon zu viert. Und wenn uns dann Schwester Constantia und Schwester Sophia beistehen, dann sind wir... Und vielleicht noch Emma oder Beth. Gut, ich verlasse mich auf Sie. Ich werde alles vorbereiten. Ben, helfen Sie mir dabei? Ja, aber ich weiß nicht, ob es gut wäre, die Kinder damit reinzuziehen. Beth und Emma sind zwar noch nicht so alt, aber... Victoria, ich denke, Ben meint uns alle. Allerdings... Kinder ist in eurem Fall vielleicht nicht das richtige Wort. Dennoch... Wir hatten im Gegensatz zu dir schon mal Kontakt mit der Geisterwelt. Außerdem bist du ja gerade mal 2-3 Jahre älter als wir. Ja, aber ich bin ein Mann. Herrschaften, bitte streiten Sie sich nicht. Ich brauche Sie alle. Schon gut. Was habe ich zu tun? Zunächst haben wir einige Besorgungen zu machen. Und dann müssen Sie mir Einlass zu Josephs Haus gewähren. Dort werden wir uns heute kurz vor Mitternacht treffen.